Ich starre stundenlang aufs Spiegelbild und rätsel, wer da vor mir sitzt. Ich höre der Stimme zu, die zu mir spricht, die mir die Richtung weisen will. Ich hab die Sicht verloren, jede Hilfe kam zu spät. Jeder Tag wird neu geboren, der viel zu schnell vergeht. Niemand mehr, wie die Zeit vergeht, das schon heute gestern ist. Das ganze Leben stellt mit Maßstab dar, der irgendwo am Ende ist. Jede Minute, jede Stunde, jedes Jahr vergeht im Flug und plötzlich wird mir klar. Ich hab so viel verpasst, so viel nicht mitgemacht, so wenig Spaß gehabt. Doch all das hole ich nach. Ich will Paris mal sehen, nackt durch den Kaufhof gehen. Wir reisen um die Welt, schön groß aus Ibiza. Ich geh den halben Tag der Arbeit nach, kämpfe für mein täglich Brot. Den Rest von Tag sitze ich vor Fernseher, bis mich dann nachts der Sandmann holt. Die Uhr tickt und auf einsam, Zeit läuft mir davon. Und langsam wird mir klar, es gibt was aufzuholen. Ich hab so viel verpasst, so viel nicht mitgemacht, so wenig Spaß gehabt. Doch all das hole ich nach. Ich will Paris mal sehen, nackt durch den Kaufhof gehen. Will reisen um die Welt, schön Gruß auf Ibiza. Ich hab so viel verpasst, so viel nicht mehr.